Augen auf News. Israel, der Wolf im Schafspelz. Ranghohe US-Militärs schalten Inserat gegen Irankrieg. Ein Artikel von Freeman aus dem Blog Alles Schall und Rauch. Am gleichen Tag, an dem Obama sich mit Netanyahu im Weißen Haus traf, erschien in der Washington Post ein ganzseitiges Inserat, in dem ehemalige ranghohe US-Militärs und Geheimdienstexperten sich gegen den Irankrieg aussprechen. Herr Präsident, sagen Sie Nein zum Krieg, der Wahl gegen den Iran. Weiter sagen die Generäle und Geheimdienstler, eine militärische Aktion gegen den Iran wäre nicht nur unnötig, sondern auch gefährlich. Unterschrieben haben die Aufforderung Paul Eaton, Generalmajor, Tom Finger, ehemaliger Vizedirektor für Analyse der Geheimdienste, Robert G. Gard, Generalleutnant, Joseph Hoare, General der US Marines, John H. Johns, Brigadegeneral, Rudolf Ostovich III, Generalmajor, Paul Pillar, ehemaliger Geheimoffizier für den Nahen Osten, Lawrence Wilkinson, Oberst. Offensichtlich gibt es gewisse Kreise im amerikanischen Militär und Geheimdienst, die sich sehr große Sorgen machen. Es kann zu einem Präventivschlag gegen den Iran kommen und sie drücken mit dem Inserat öffentlich ihre Bedenken aus. Die Folgen wären tatsächlich katastrophal. Beim Treffen in Washington hat Obama Israels Regierungschef Netanyahu die Unterstützung der USA im Streit mit dem Iran zugesagt. Bis jetzt besteht Obama noch auf eine diplomatische Lösung, wie er es bezeichnet, obwohl von Diplomatie nichts zu sehen ist. Ein verschärftes Embargo ist keine Diplomatie, sondern bereits ein Krieg auf Wirtschaftsebene. Laut Obama will er die Sanktionen wirken lassen und er verlangt von Israel deshalb Zurückhaltung. Aber ob sich Netanyahu daran hält, ist fragwürdig, denn die Kriegstreiber in seiner Regierung, wie Außenminister Lieberman, würden am liebsten sofort zuschlagen und Washington gar nicht erst um Erlaubnis fragen, wie sie sagen. Der israelische TV-Kanal Channel 2 meldet, die israelische Regierung hat schon entschieden, den Iran anzugreifen. Siehe Artikel im Allgemeiner, eine jüdische Zeitung in den USA. Der Besuch von Netanyahu in Washington war dazu da, um Obama darüber zu informieren. Von den Politikern in den USA wird die Kriegsrhetorik immer lauter. Alle Präsidentschaftskandidaten der Republikaner, außer Ron Paul, versprechen einen Angriff gegen den Iran, sollten sie gewählt werden. Auch der Oberkriegshetzer John McCain, führendes Mitglied im Verteidigungsausschuss, will unbedingt angreifen. Der Senator will sogar vorher noch Syrien mit Luftangriffen plattmachen, wie er am Montag forderte. Für das, was dieser Verbrecher rauslässt, müsste er verhaftet werden. Wie ich schon mal sagte, die Kriegshetze basierend wieder auf Lügen ist unerträglich. Ständig wiederholen die Medien die gleiche unwahre Propaganda. Der Iran bastelt an einer Bombe. Der Iran will Israel vernichten. Bla bla bla. Jeder Informierte weiß es, stimmt nicht. Aber wir können in Zeitlupe zuschauen, wie es zur Konfrontation kommt. Genau wie damals 2003 mit dem Irak. Ich kann mich nur John Lennon anschließen, der sagte: Unsere Gesellschaft wird von Verrückten geführt, für verrückte Ziele. Ich glaube, wir werden von Wahnsinnigen gelenkt, zu einem wahnsinnigen Ende. Und ich glaube, ich werde als Wahnsinniger eingesperrt, weil ich das sage. Das ist das Wahnsinnige daran. Das israelische Atomwaffenprogramm. Ein Artikel von Atomwaffen A bis Z. Israel besitzt das größte und am höchsten entwickelte nukleare Arsenal außerhalb der 5 offiziell anerkannten Atomwaffenstaaten. Der Kern des Atomwaffenprogramms findet sich im Negev-Atomforschungszentrum in der Nähe des Wüstenortes Dimona und wird daher meistens als Dimona bezeichnet. Hier werden alle Atommaterialien hergestellt. 2700 Arbeiter sind im Dimona-Komplex im neuen Gebäude Machon beschäftigt. Machon 1 ist der Reaktor mit einem 30 Meter hohen silbernen Dom. Über Machon 2 gibt es viele Informationen, weil Vanunu dort arbeitete. Die oberirdischen Gebäude scheinen harmlos zu sein. Büros, eine Kantine, Lager und so weiter. Der unterirdische Bau allerdings hat 6 Ebenen, die eine Plutoniumstrennungs- und eine Herstelleranlage und eine Fabrik für Bombenkomponenten enthalten. Die Trennungsanlage befindet sich in einer Halle, die über 4 Ebenen reicht. Eine Herstellungsphase dauert 34 Wochen lang und findet einmal im Jahr statt. Ansonsten bleibt die Anlage geschlossen. In Machon 6 und 8 und 9 wird Uran mit Zentrifugentechnologie oder Laser-Isotopentechnologie angereichert. Die anderen Gebäude enthalten Anlagen für die Herstellung von Brennelementen, für Urankonversion, für Müllverarbeitung, für die Herstellung von Munition mit abgereichertem Uran und so weiter. Das Tritium für die Erhöhung der Explosivkraft der Atombombe wird auch in Dimona hergestellt. Israel lieferte zwischen 1977 und 1979 30 Gramm Tritium an Südafrika. Weitere Informationen sind entweder Spekulation, Annahmen oder Schätzungen aufgrund der Mengen und des Typs von Spaltmaterialien, die Israel hergestellt hat. So ist es unmöglich einzuschätzen, wie viele Atomwaffen Israel heute tatsächlich besitzt und welchen Typ sie sind. Dennoch gibt es viele glaubwürdige Berichte über Atomtests in der Negev-Wüste und die Beteiligung Israels an Atomtests von Frankreich und Südafrika. Aus israelischen Quellen wurde zudem bekannt, dass es sich bei drei von diesen Tests um mini-autorisierte atomare Artilleriegranaten und Raketen mittlerer Reichweite handele. Man schätzt, dass Dimona 4 bis 5 Sprengköpfe pro Jahr herstellt. Der jetzige Bestand besteht vor allem aus taktischen Atomwaffen, die im Nahen Osten eingesetzt werden können. Darunter Neutronenbomben, die mit hoher Gammastrahlung und wenig Sprengwirkung mehr auf Menschen als auf Gebäude zielen. Zu den Waffen sollen auch ballistische Raketen und Bomber, Cruise-Missiles, Landminen und Artilleriegeschosse gehören. Besonders interessant dabei sind die möglichen U-Boot-gestützten Kernwaffenträger an Bord der von Deutschland gelieferten Dolphin-Klasse, die sowohl AGM-84 Harpoon als auch Raketen mittlerer Reichweite russischer Bauart verschießen können. Bearbeitungsstand Mai 2008. Die israelische Bombe gilt im Lande als Ultima Ratio, also die letzte Option, sollte die vollständige Vernichtung Israels drohen. Dies lässt die Regierung wissen, ohne offiziell zuzugeben, dass Israel Atomwaffen besitzt. In der Presse nannte man sie die Samson-Option, nach der biblischen Geschichte von Samson, der die Säulen des Königspalastes einriss, um die Philister zu vernichten. Dabei starb natürlich auch er selbst. Kein anderer Staat beschäftigt sich so viel mit dem Thema Selbstverteidigung und Sicherheit seiner Existenz bis hin zu Selbstmordgedanken wie Israel. Die Wahrnehmung extremer arabischer Feindlichkeit macht für Israel seine militärische Stärke unabdingbar. Viele in der Welt glauben fest daran, dass Israel seine Atomwaffen wirklich nur in der letzten Minute einsetzen würde. Sie reden vom Holocaust-Syndrom und Opfergefühlen, die dazu beitragen, dass die Israelis sich absichern wollen. Es gibt Berichte, dass auf die erste je produzierte israelische Atombombe nie wieder geschrieben wurde. Dennoch spricht die Tatsache, dass Israel so viele taktische und militarisierte Atomwaffen besitzt, eher dafür, dass sich das Land den Einsatz der Atomwaffen auf einem Schlachtfeld gut vorstellen kann. Auch wenn die israelische Regierung in Wirklichkeit in der Atomwaffenoption einen rein militärischen Vorteil sieht, wird diese gegenüber der israelischen Bevölkerung als ultimatives Selbstmordattentat verkauft und damit gebilligt. Es gab immer wieder verschleierte atomare Drohungen. Laut der US-Zeitschrift Time am Anfang des Krieges von 1973, als Israel gleichzeitig von zwei Seiten, Ägypten und Syrien, bedroht wurde, befahl Golda Meir die Montage von Atomsprengköpfen auf Kurzstreckenraketen. Moshe Dayan erklärte, Israel habe keine andere Wahl. 1992 sagte Oded Brosch, israelischer Atomexperte, wir müssen uns nicht schämen, dass die Kernwaffenoption ein Hauptinstrument unserer Verteidigung als Abschreckung gegen alle ist, die uns angreifen. Oder Israel Shahak, Israel bereitet sich auf einen Krieg vor, wenn es sein muss, auf einen Kernwaffenkrieg. Israel nutzte seine Bombe auch, um Druck auf die USA auszuüben. Yitzhak Shamir erklärte 1987, wenn Israel alleine gelassen wird, wird es keine andere Wahl haben, als auf eine riskante Verteidigung zurückzugreifen, die es selbst und die Welt stark gefährden wird. Um Israel in die Lage zu versetzen, auf die Abhängigkeit von Atomwaffen zu verzichten, braucht es 2 bis 3 Milliarden Dollar an US-Hilfe jährlich. Am 22. Februar 2001 gab Israel Raketenalarm, nachdem es Nachricht über die Bewegung irakischer Panzerdivision erhielt. Die Israelis warnten den Irak, sie seien bereit, in einem Präventivangriff Neutronenbomben einzusetzen. Dies zeigt, wie gefährlich die Situation im Nahen Osten ist. Die Wahrscheinlichkeit eines atomaren Einsatzes in dieser angespannten Lage ist sehr hoch. Außerdem berichteten zwei britische Zeitungen im Januar 2007, dass Israel darüber nachdenkt, taktische Nuklearwaffen gegen den Iran einzusetzen. Seitdem gibt es Spekulationen darüber, ob die Äußerungen Olmerts und Levites ein Versehen waren oder ob mehr dahinter steckt. Eine These ist, dass darin eine Drohung an den Iran versteckt ist, sich nicht mit Israel anzulegen. Manche sehen hinter den öffentlichen Bekenntnissen zur Atombombe auch einen Appell an die USA. Diese sollen dazu bewegt werden, im Iran anzugreifen. Andernfalls wird Israel dies selbst tun, und zwar mit Nuklearwaffen. Der Wolf im Schafspelz. Bearbeitungsstand März 2007. NATO-Angriff auf Syrien und die Samson-Option Israels. Die Konsequenzen eines Angriffs auf Syrien könnten verheerend sein. Ein russischer Geheimdienstbericht, der am 24.08.2011 veröffentlicht wurde, führt aus: Sobald die ersten Bomben auf Syrien fallen, werden ca. 75.000 Raketen auf den ganzen Nahen Osten niedergehen, speziell auf Israel. 2 Stunden später werden die Israelis ihre Samson-Option ausführen. Dabei werden Atomwaffen nicht nur auf arabische Länder abgefeuert, sondern auch auf ganz Europa, was in einen nuklearen Holocaust münden wird. Israel würde Europa im Zuge seiner Samson-Option angreifen. Was ist die Samson-Option? Die Samson-Option ist die gesicherte gegenseitige Vernichtung. Wenn Israel sich in seiner Existenz bedroht fühlt, wird es sein gesamtes Nuklearwaffenarsenal gegen einige Staaten einsetzen. Ich weiß im Speziellen nicht, welche Staaten inbegriffen sind, aber manche Leute sagen, dass Israel Ziele in Deutschland angreifen würde und ironischerweise mit den U-Booten der Dolphin-Klasse, welche Deutschland an Israel geliefert hat und die nuklear aufgerüstet wurden. Damit hat Israel die Reichweite seiner Atomwaffen auf die ganze Welt ausgedehnt. Deshalb liegt es in niemands Interesse, einen Krieg mit Israel zu beginnen. Deutschland soll Israel wieder mal Super-U-Boot liefern. Ein Artikel von die Presse kommt. In Kiel wurde das erste von 3 neuen U-Booten für Israel zu Wasser gelassen. Es soll über Raketenschächte für Atomwaffen verfügen. Am Gelände der Howaldtswerke Deutsche Werft in Kiel wurde ein 68 Meter langes U-Boot zu Wasser gelassen. Es handelt sich um das größte U-Boot, das nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland gebaut wurde. Unbestätigten Angaben zufolge soll es noch heute an Israel ausgeliefert werden. Wann genau ist noch unklar. Erste Testfahrten könnten im Herbst stattfinden. Bis dahin wird es von Polizeibooten überwacht. Das berichteten die Kieler Nachrichten am Montag. Angesichts der Spannung zwischen Israel und dem Iran dürfte das Boot für Wirbel sorgen. Immerhin soll es über Raketenschächte für Atomwaffen verfügen. Das Pikante dabei: Bisher hat Israel nie offiziell zugegeben, über eigene Kernwaffen zu verfügen. Weiters soll es schwerer zu orten sein als ein U-Boot mit reinem Dieselantrieb. In den Kieler Nachrichten war deshalb von einer neuen israelischen Geheimwaffe die Rede. NTV spricht von einem Super-U-Boot. Der Konzern ThyssenKrupp Marine Systems, zu dem die Werft gehört, gab bisher keine Stellungnahme ab. Vorteil: Auftauchen unnötig. Angeblich soll es sich bei dem U-Boot um das erste U-Boot aus der zweiten Generation der Dolphin-Klasse 212A handeln. Darunter versteht man U-Boote, die über ein kombiniertes Antriebssystem aus Dieselmotor und Elektromotor verfügen. Sie wurden vom Ingenieurkontor Lübeck und den HDW in Kiel entwickelt und in Zusammenarbeit mit den Nordseewerken in Emden für die israelische Marine gebaut. Na klasse. Der Vorteil: Das Boot wird unter Wasser rein elektrisch mittels Brennstoffzellen angetrieben, wodurch es unabhängig von Luftsauerstoff ist. Damit muss es nicht, wie andere Modelle, regelmäßig auftauchen, um entleerte Batterien wieder aufzuladen. Und Deutschland subventioniert Verkauf. Um das Jahr 2000 soll Israel laut NTV von Deutschland 3 Boote der Dolphin-Klasse erhalten haben. Im Bau sollen sich derzeit 2 weitere befinden. Laut dem Bericht soll das 2. Boot im Jahr 2013 geliefert werden. Die Lieferung eines 3. Bootes soll bereits vereinbart sein. Laut örtlichen Medien lag der Preis pro Boot zur Auftragsvergabe bei rund 550 Millionen Euro. Angeblich soll die deutsche Bundesregierung den Verkauf des 3. Bootes der neuen Generation mit 135 Millionen Euro subventioniert haben. Das würde bedeuten, dass ein Drittel des Bootes für Israel mit deutschem Steuergeld bezahlt wird.